Abschnitt 13. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 22. Die Seereise in dem halben Boot. Die Ankunft in Gotthard. Am nächsten Morgen, den 29. September, trugen wir das Boot über das angeschwemmte Land an die See. Mit der Last durch den Zehen Lehm zu stampfen, war ein schlimmeres Stück Arbeit denn je. Die Füße versanken, sogen sich fest und gaben bei jedem Schritt ein Geräusch von sich wie der Stempel in einer Luftpumpe. Endlich erreichten wir das Ufer und legten das Boot hin, um zurückzugehen und die anderen Sachen zu holen. Hier draußen waren Unmengen von Möwen. Wir hatten uns schon auf das frische Fleisch gefreut. Leider aber hielten sie sich in einer allzu ehrerbietigen Entfernung. Zu unseren Sachen zurückgekehrt, fanden wir, dass wir jetzt mehr als genug von dieser Lehmstampferei hatten. Wir beschlossen deshalb, den Versuch zu machen, den Rest über das unebene Terrain zu tragen. Als ich wieder zu unserem Boot zurückkam, sah ich es weit draußen auf der See schwimmen. Das Wasser war inzwischen gestiegen und hatte den ganzen äußeren Teil des aufgeschwemmten Landes überflutet. Glücklicherweise war Sverdrup, obwohl wir uns so weit vom Ufer befanden und ganz sicher zu sein glaubten, so vorsichtig gewesen, das Boot an einem Stock zu befestigen, den er in den Lehmboden einbohrte. Während ich unsere Sachen bis an die Landzunge trug, die weit in die See hinausreichte, wartete Sverdrup bis an das Boot und ruderte es bis zu demselben Punkt, und so war denn endlich nach fast 24-stündigen Anstrengungen auch dies Hindernis glücklich überwunden, und wir hatten das offene Fahrwasser erreicht. Wir verzehrten unser Mittagessen und traten unsere erste Seereise an, deren Ziel nichts Geringeres war als die nördliche Seite des Fjordes, wo wir uns am Lande entlang zu halten beabsichtigten. Zu unserer Freude bemerkten wir jetzt, dass das Boot nicht ganz so schwer zu rudern war, wie wir erwartet hatten. Man konnte zwar nicht sagen, dass unsere Fahrt besonders schnell vonstatten ging, aber wir kamen doch vorwärts und erreichten das jenseitige Ufer unserer Ansicht nach in ziemlich kurzer Zeit. Dichtigkeit gehörte freilich nicht zu den Tugenden unseres Fahrzeuges. Es leckte dermaßen, dass wir das Wasser ungefähr alle 10 Minuten mit unseren Bechern ausschöpfen mussten. Die Bucht, die sich vor uns ausbreitete, war in unseren Augen ganz ungewöhnlich schön. Ein liebliches, stilles Tal, umgeben von langgestreckten, braunen Weideplätzen und runden, niedrigen Hügeln, erstreckte sich bis an das Ufer. Es war ein Land, das sich ganz vorzüglich zur Rentierjagd eignen musste. Alles, was wir mit Nahrung und mit Jagd in Verbindung setzen konnten, interessierte uns am meisten. Der poetische Leser muss es uns nicht verargen, wenn wir diesen Maßstab an die Natur legten. So ruderten wir denn an Ameraktlas steiler Nordseite entlang, Fußnote, so heißt der innerste Arm des Amaralik-Fjords, Ende der Fußnote, und landeten am Abend an einem Punkt, wo wir das Boot aufziehen und einen Schlafplatz finden konnten, was sich nicht überall machen ließ. Wir waren an diesem Tage nicht weit gekommen, aber waren doch zufrieden, uns wieder einmal auf der See tummeln zu können. Den größten Genuss gewährte es uns jedoch, dass wir jetzt nach einer 46-tägigen Fastenzeit, in der wir ausschließlich von gedörrten Nahrungsmitteln gelebt hatten, endlich nun wieder frisches Fleisch essen, und zwar uns darin satt essen konnten. Während unserer Bootstour hatte ich 6 von den großen Blaumöwen, Larus glaucus, geschossen. Wir beschlossen, für jeden von uns 2 dieser großen Vögel zur Nachtkost zu kochen. Sie wurden von Haut und Federn befreit, zu 2 in den Kessel mit kochendem Wasser über das Feuer gesetzt und so wenig wie möglich gekocht. Sverdrup wurde später einmal gefragt, ob wir sie ausgenommen hätten. »Ach, das weiß ich wirklich nicht«, erwiderte er. »Ich sah wohl, dass Nansen etwas ausnahm. Wahrscheinlich waren es die Gedärme.« »Ob sie denn geschmeckt hätten?« »Ja, etwas Besseres habe ich in meinem ganzen Leben nicht gegessen.« Wir zerlegten die Vögel mit Zähnen und Händen, so gut und so schnell wir vermochten. Es währte auch nicht lange, bis die ersten Vögel mit Kopf, Füßen und allem verschwunden waren. An die 2. Portion gingen wir mit größerer Ruhe heran. Wir hatten mehr Genuss davon und tranken von der Suppe dazu. Die Sprache hat keine Ausdrücke, um das Wohlsein der beiden Wilden zu beschreiben, die an jenem Abend an dem nördlichen Ufer des Amaraktlas saßen und mit den Händen in den Kochtopf langten, während der Schein des Feuers fast durch ein ungewöhnlich strahlendes Nordlicht verdunkelt wurde. Der ganze Himmel stand in Flammen. Im Süden wie im Norden zuckte es hell auf. Plötzlich aber war es, als wenn ein gewaltiger Wirbelsturm über den ganzen Himmel hinzog und alle Flammen vor sich hertrieb, sie am Zenit zu einer wirbelnden Feuermasse vereinend. Das Auge wurde fast davon geblendet. Dann legte sich der Sturm. Das Licht verschwand mehr und mehr, und schließlich flatterte nur noch eine einzelne matte Lichtnebel über die Sternenwölbung hin, die in ihrem früheren Glanz funkelte. Und abermals stand man ganz verwundert da. Ein ähnliches Nordlicht habe ich niemals, weder früher noch später, gesehen. Und dort unten zu unseren Füßen lag der Fjord, kalt und leidenschaftslos. Am nächsten Tage, 30. September, ging es nicht so gut mit unserem Boot wie am ersten. Am Vormittage erhob sich ein widriger Wind, der schließlich derartig stürmte, dass wir, statt vorwärts zu kommen, zurückgetrieben wurden und unsere kleine Nussschale von Boot derartig auf den Wellen schaukelte, dass es aussah, als ob wir rettungslos umkippen mussten. Unser Boot war jedoch äußerst seetüchtig, kein Wassertropfen kam zu uns herein, natürlich mit Ausnahme der Unmengen, die durch den Segeltuchboden eindrangen. Es war ein schweres Stück Arbeit, gegen den Wind zu rudern. Wir zogen deswegen unser Boot ans Land, schliefen ein wenig und warteten, bis der Wind sich gegen Abend gelegt hatte. Dann setzten wir unsere Reise fort. Es währte nicht lange, bis wir an die Landzunge Nua kamen, wo der Itiftlekfjord, ein Arm des Amaralekfjords, nördlich in das Land schneidet. An dem schönen, stillen Abend setzten wir über den Fjord und bei hereinbrechender Dunkelheit erreichten wir das Vorgebirge auf der Südseite. Hier gingen wir an Land, um ein wenig zu Abend zu essen, aber wir fanden kein Brennmaterial und kein Wasser und mussten uns deshalb mit kalter, trockener Kost begnügen, was ja übrigens nichts Neues für uns war. Wir hatten die Absicht gehabt, während der Nacht weiter zu rudern, aber von Westen her, über der wilden Gebirgslandschaft mit dem steilen, scharf geschnittenen Felsgipfel an der Nordseite des Fjords, zogen unheilverkündende Gewitterwolken auf. Es wurde so dunkel, dass nicht daran zu denken war, nach der Nordseite hinüber zu rudern, wie wir anfänglich beabsichtigt hatten. Deshalb beschlossen wir, das Boot an Land zu ziehen und ein wenig zu schlafen. Vielleicht würde der Mond später aufgehen. Als wir das Boot hinauftragen wollten, hatte Sverdrup das Unglück, ins Wasser zu fallen, was nicht sehr angenehm ist, wenn man sich schlafen legen will und kein trockenes Zeug zum Wechseln hat. Das Wetter wurde nicht besser, und wir schliefen bis an den hellen Morgen, in Klammern 1. Oktober, der mit strahlendem Sonnenaufgang und einer schwachen, günstigen Brise anbrach. Am Vormittag kamen wir an die Nordseite des Fjords hinüber, wo wir an Land gingen und uns ein solides Mittagessen mit 2 Möwen pro Mann samt einer Suppe bereiteten, die wohl kaum je ihresgleichen gesehen hat. Wir verkochten Erbsen und Brot in der Möwenbrühe, die so stark war, dass wir förmlich fühlten, wie unsere Kräfte wuchsen, während wir die Suppe literweise zu uns nahmen. Wir aßen uns satt und froh. An dieser Stelle, wo wir gelandet waren, wuchsen unglücklicherweise Unmengen von Krähenbeeren im Petrum Nigrum. Es war ganz natürlich, dass wir zum Dessert davon aßen. Sie schmeckten unbeschreiblich erquickend. Obst ist gesund, wir hatten es lange entbehren müssen, und infolgedessen aßen wir, anfangs stehend, dann sitzend, und als auch das nicht mehr gehen wollte, legten wir uns hin, und nun konnten wir es unglaublich lange aushalten. Als wir landeten, war es ganz windstill gewesen, aber während wir aßen, erhob sich ein starker Nordwind, der gerade auf den Fjord stand, so dass wir nicht daran denken konnten, den Kampf gegen Wind und Wetter aufzunehmen. Wir mussten liegen bleiben, wo wir waren, und fuhren mit dem Verzehren der Krähenbeeren fort. Schließlich waren wir so faul, dass wir sie nicht mehr mit den Händen, sondern auf dem Bauche liegend, die Beeren mit dem Munde pflückten. Dann schliefen wir so, wie wir lagen, ein und schliefen bis zum Abend. Als wir aber die Augen aufschlugen, hingen uns die Beeren groß, saftig und blauschwarz vor dem Mund. Natürlich aßen wir wieder, bis wir abermals einschliefen. Wenn die Behauptung begründet ist, dass die Unregelmäßigkeit zu den größten Sünden gehört, so werden wir beide, die wir an jenem Tage am Amaralekfjord Krähenbeeren aßen, eine entsetzliche Strafe zu verbüßen haben. Merkwürdigerweise folgte sie nicht gleich auf dem Fuße. Dazu waren unsere Magen wohl in zu guter Ordnung. Um Mitternacht flaute der Wind ab, und ich weckte Sverdrup, der sich am Abend trotz des unmäßigen Bärengenusses doch so viel hatte rühren können, dass er Holz sammelte und Wasser für eine eventuelle Nachtmahlzeit holte. In aller Eile kochten und aßen wir. Um 1 Uhr saßen wir im Boot und konnten nun mit frischen Kräften darauf losrudern. Schnell glitt unser Boot in der rabenschwarzen Nacht unter den steilen Felswänden an der Küste entlang. Das Meerleuchten glühte so stark, dass es unter südlichen Himmelsstrichen nicht heller leuchten kann. Unsere Ruder glichen geschmolzenem Silber, und wenn sie das Wasser berührten, so glitzerte und funkelte es bis in die Tiefe hinein mit phosphorartigem Glanz. An diesem Tage schien es fast, als wenn das Glück uns günstig sei, und in der Beziehung waren wir nicht sehr verwöhnt. Wir hatten gutes Wetter ohne Wind. Gegen Morgen hörten wir an einer Stelle, wo wir Rast machten, Unmengen von Schneehühnern gerade über uns im Heidekraut gackern. Wir hätten sie mit Leichtigkeit schießen können. Das Jägerblut in mir kochte. Aber wir fanden, dass wir keine Zeit hatten, deswegen anzulegen. So bewiesen wir denn die heroische Charakterstärke, diesen köstlichen Leckerbissen den Rücken zu wenden und weiter zu rudern. Den ganzen Vormittag setzten wir unsere Fahrt ohne Unterbrechung fort. An der ganzen Küste entlang fiel das Ufer so steil in die See ab, dass ich eine Landung nur an sehr wenigen Stellen hätte bewerkstelligen lassen. Gegen Mittag näherten wir uns zu unserer Überraschung der Mündung des Fjords. Da wir hier ein Vorgebirge mit einem schönen, flachen Strand fanden, machten wir Halt. Unser Entzücken, so weit gekommen zu sein, kannte keine Grenzen. Es konnte gar nicht mehr weit bis nach Gotthard sein, und in dieser Veranlassung bereiteten wir uns ein Mittagsmahl, das die Mahlzeit des vorhergehenden Tages noch bei weitem übertraf. Ich erinnere mich, dass wir infolge dieser Mahlzeit große Schwierigkeiten hatten, wieder in unser Boot zu kommen, und ich musste alle Kräfte aufbieten, um mich vorüberbeugen und zu den Rudern greifen zu können. Zu unserer Überraschung bekamen wir jetzt auch günstigen Wind, und es ging am Nachmittag trotz unserer vollen Magen ziemlich schnell vorwärts. Der einzige dunkle Punkt in unserem Dasein waren die schmalen Stöcke, auf denen wir, statt auf Ruderbänken, saßen. Ein gewisser Teil des Körpers schmerzte derartig, dass ich wünschte, ihn entbehren zu können. Das Glück ist hier auf Erden selten ganz ungetrübt. So kamen wir denn aus dem Fjord heraus, und in den Strahlen der untergehenden Sonne sahen wir das Meer, die vielen größeren und kleineren Inseln vor uns liegen. Die weichen, gesättigten Farbentöne des Himmels spiegelten sich im Meere wieder, das die dunklen Inselchen und Schären umwogte. Es sah aus, als schwebten sie frei in einem dunkel glühenden Himmelsraum. Wir hielten mit dem Rudern inne. Ein Gefühl der Heimat überkam uns. Genau so liegen die wetterzerklüfteten Inseln daheim im Meere. Der aufspritzende Meeresgischt, der liebkosende Sonnennebel umgibt sie, und dahinter erhebt sich das Land, erstrecken sich die Fjorde. Kein Wunder, dass unsere Vorfahren sich von diesem Lande angezogen fühlten. Wir ruderten aus allen Kräften bis in den Abend. Da aber die Strömung uns direkt zuwider war, mussten wir schließlich auf einer Landzunge landen. Die Uhr war jetzt ungefähr 9, und mit Ausnahme eines kurzen Frühstücks und eines kaum längeren Mittagessens hatten wir nun seit 20 Stunden auf unseren Marterbänken gesessen. Ich kann nicht leugnen, dass es ein wahrer Hochgenuss war, die Glieder auf einer breiteren Grundlage auszustrecken. Wenn die Mittagsmahlzeit lokulisch gewesen, so war das Abendessen es nicht minder. Zum ersten Mal, seit wir den Jason verlassen hatten, aßen wir uns nach Herzenslust satt in Brot, Butter und Leberpastete. Besonders der Butter sprachen wir tüchtig zu. Und zum Dessert gab es so viel Fleischpulverschokolade, wie wir nur essen mochten, und das will etwas sagen. Wir machten ausfindig, dass die Tafeln, fett mit Butter bestrichen, ganz vorzüglich schmeckten. Dazu tranken wir Wasser mit Zucker und Zitronensaft und taten alles, was in unseren Kräften lag, damit nichts von alledem, womit wir nun so lange gegeizt hatten, zu Menschen kommen sollte, für die es völlig wertlos war, denn das wäre doch zu ärgerlich gewesen. Zum letzten Mal, ehe wir zu Menschen und zu Luxus gelangten, genossen wir den wunderbaren Abend. Während wir dort auf dem Berge unter dem sternhellen Himmel saßen, hatten wir ein Gefühl, als wenn wir Abschied von dieser Natur und diesem Leben nehmen sollten, in das wir uns nun so hineingelebt hatten und das uns so vertraut geworden war. Unsere Reise war nun bald beendet. Es hatten sich uns so viel Missgeschick und viele unerwartete Hindernisse in den Weg gestellt, aber wir waren doch glücklich über alles hinweggekommen. Wir hatten uns einen Weg durch das Treibeis am Ufer wie über das Inlandseis gebahnt, waren trotz widrigen Winden in unserem gebrechlichen Boot über den Fjord gelangt. Wir hatten harte Kämpfe zu bestehen gehabt und große Entbehrungen erduldet, bis wir an das Ziel gekommen waren, dem wir uns jetzt so nahe sahen. Und welche Gefühle bewegten uns jetzt? Waren es die des glücklichen Siegers? Für meine Person muss ich diese Frage mit Nein beantworten. Es war mir nicht möglich, ein anderes Gefühl als das des Gesättigtseins zu empfinden, und das war ja recht gut. Aber das Ziel? Nein, auf das hatten wir zu lange gewartet, das kam zu wenig unvorbereitet. Wir krochen in unseren Pelzen auf einem Heidefleck am Bergabhang zusammen und schliefen in dieser letzten Nacht, die wir unter freiem Himmel verbrachten, so gut wie seit langer Zeit nicht. Es war bereits spät am Tage, den 3. Oktober, als wir endlich erwachten. Der Wind hatte schon eine ganze Weile an dem Sund entlang auf Gotthab zugestanden und uns an die Arbeit gerufen, aber endlich hatten wir einmal keine Eile, wir konnten ausschlafen, wir kamen noch immer früh genug ans Ziel. Wir verzehrten unser Frühstück mit der ehrlichsten Absicht, dem Proviant, den wir noch hatten, ein Ende zu machen. Wir aßen Brot und Leberpastete und hieben mächtig auf Butter und Schokolade ein, aber wir mussten es schließlich aufgeben und in See stechen. Später am Vormittag gelangten wir an ein Vorgebirge südlich von Gotthab, wo wir mehrere Eskimo-Hütten und ein großes europäisches Haus erblickten. Wie wir späterhin erfuhren, war es Neu-Herrnhut, eine der Stationen, welche die deutsche Herrnhut-Mission in Grönland errichtet hatte. Als sich plötzlich ein starker, ungünstiger Wind erhob, beschlossen wir, über Land bis nach Gotthab zu gehen und richteten den Kurs unseres kleinen Troges dem Lande zu, wo schon eine ganze Schar von Eskimos, hauptsächlich alte Weiber, aus den Häusern gestürzt kamen und an den Strand liefen. Hier scharten sie sich unter Geschrei und Geschwätz zusammen und machten genau dieselben eigentümlichen Gebärden, von denen wir schon eine Menge an der Ostküste kennengelernt hatten. Für uns war der Unterschied nur gering, das gleiche Aussehen, die gleiche Hässlichkeit, die gleiche fettglänzende Freundlichkeit. Sobald wir landeten, versammelten sie sich um uns, halfen uns, die Sachen hinaufzutragen und das Boot an den Strand zu ziehen, was alles unter ohrenbetäubendem Geplapper, Lachen und verwunderten Ausrufen über uns beide arme Menschen, die in einem halben Boot kamen, vor sich ging. Dieser Name für unser gebrechliches Boot war ganz bezeichnend. Es war dem Vorderteil eines Bootes ganz ähnlich. Während wir dastanden und Acht auf unsere Büchse und andere wertvolle Dinge gaben, ohne an alle die vielen Menschen um uns her zu denken, die wir ja gar nicht verstanden, erblickten wir einen jungen Mann, der auf uns zukam. Er trug gewissermaßen grönländische Kleider, hatte aber eine Tam-O-Shanter-Mütze auf dem Kopfe und besaß ein hübsches, blondes Gesicht, das nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Eskimos hatte. Man konnte sich nicht irren. Es musste ebenso wie die ganze Erscheinung aus dem guten, alten Kopenhagen importiert sein. Er trat an uns heran und begrüßte uns. Ich erwiderte seinen Gruß. Dann fragte er, »Do you speak English?« Der Akzent verriet die dänische Zunge, so dass mich diese Frage gewissermaßen in Verlegenheit versetzte, denn ich fand, dass wenig Grund vorhanden war, die Unterhaltung auf Englisch fortzusetzen, wenn wir uns unserer Muttersprache bedienen konnten. Glücklicherweise fragte er, noch ehe ich antworten konnte, »Are you Englishman?« Hierauf antwortete ich in gutem Norwegisch, »Nein, wir sind Norweger.« »Darf ich nach Ihrem Namen fragen?« »Mein Name ist Nansen und wir kommen über das Inlandseis.« »Ach, dachte ich's doch. Darf ich Ihnen dann zu Ihrem Doktorgrad gratulieren?« Das Erste, wonach ich fragte, war das Schiff nach Dänemark und ob es schon fort sei. Ja, das letzte Schiff hatte Gotthab vor 2 Monaten verlassen und jetzt könnten wir keine Schiffe mehr erreichen. Die einzige Möglichkeit sei, dass man den Fox in Iviktut einhole. Aber der solle Mitte Oktober abgehen und es seien 70 Meilen bis dahin. Diese Aussichten waren sehr wenig tröstlicher Natur. Die Hoffnung, das Dampfschiff nach Europa zu erreichen, hatte uns über das Inlandseis vorwärts getrieben. Der Gedanke an das Schiff hatte uns unablässig im Kopfe gespukt und uns keinen Augenblick unser Dasein genießen lassen. Wir hatten uns damit getröstet, dass wir auf der Heimfahrt alles nachholen können, und jetzt, wo wir glücklich so weit waren, hatte das Dampfschiff Gotthard bereits verlassen, ehe wir unsere Eiswanderung antraten. Ein ganzes Luftschloss von schönen Hoffnungen war mit einem Schlage ins Meer versunken. Besonders für die anderen war es schlimm. Die Freunde und Verwandte, ja, selbst Frau und Kinder hatten, nach denen sie sich sehnten, und die so oft davon geredet hatten, wie herrlich es sein würde, wenn sie nun bald nach Hause kämen. Sie sollten einen langen Winter und einen ganzen Frühling warten, während ihre Lieben in der Heimat sie längst für tot hielten. Das durfte nicht geschehen. So schnell wie möglich musste eine Post an den Fox, unser letzter Rettungsanker, entsandt werden. Während wir hierüber sprachen, kam noch ein zweiter Europäer hinzu. Es war der Herrnhuter Missionar, Herr Foget. Er begrüßte uns sehr freundlich, hieß uns willkommen und ließ uns nicht, ohne uns zum Eintreten einzuladen, an seiner Tür vorübergehen. Er wohnte in dem kirchenähnlichen Gebäude, das sowohl als Kirche wie als Missionshaus diente. Es war eine Veränderung, unseren Fuß wieder in ein zivilisiertes Heim zu setzen. Die einfache Ausstattung der Wohnung dieses frommen Mannes erschien uns wie der größte Luxus. Auf einem Stuhl zu sitzen, war für uns allein eine Wonne, und ganz wunderbar war es, wieder an einem Tisch mit schneeweißem Gedeck zu essen, sich weißer Steingutteller wie Messer und Gabel zu bedienen. Ob es uns schmeckte? So unbedingt kann ich das nicht behaupten. Es hatte uns ganz vorzüglich geschmeckt draußen am Feuer, und es hatte ein eigenartiger Reiz darin gelegen, die Möwen mit den Zähnen und den Fingern zu zerlegen, ohne Teller, Messer und Gabeln, ohne alle Zeremonien. Während wir aßen, kam Pastor Balle aus Gotthard und ein wenig später der Arzt des Örtchens, Dr. Binzer. Das Gerücht von unserer Ankunft war schon bis zur Kolonie gedrungen, da waren die beiden Herren gleich hinausgeeilt, um uns herzlich willkommen zu heißen. Nun entstand ein Fragen und ein Erzählen über die Reise. Man lauschte uns mit dem lebhaftesten Interesse. Dann brachen wir auf und nahmen Abschied von unseren liebenswürdigen Wirten. Groß war unsere Verwunderung, als wir wieder ins Freie kamen und sahen, dass es regnete. Wir waren also vom Glück begünstigt gewesen und hatten die menschlichen Wohnungen rechtzeitig erreicht. In unserem kleinen Trog würde der Regen eine sehr unangenehme Zugabe gewesen sein. Nachdem man uns versprochen hatte, unser Boot und unser Gepäck sicher zu befördern, zogen wir in einem wahren Platzregen über die Hügel gen Gotthard. Endlich kamen wir an einen Bergabhang, und nun lag die ganze Kolonie zu unseren Füßen. Es waren nicht viele Gebäude, etwa 4 bis 5 europäische Häuser, eine hochgelegene Kirche und eine Reihe grönländischer Hütten. Der ganze kleine Ort lag in einer Talsenkung an einer kleinen freundlichen Bucht. Die dänische Flagge wehte von der hohen Flaggenstange oben auf dem an der Bucht gelegenen Flaggenwerk. Ringsumher wimmelte es von Menschen. Alles war auf den Beinen, um die rätselhaften Inlandsmenschen zu sehen, die in dem halben Boot gekommen waren. Und dann ging's bergab. Kaum waren wir in die Nähe der Häuser gekommen, als ein Kanonenschuss über die See hinrollte. Ein zweiter folgte und ein dritter. Ein donnernder Salut. Unter Kanonendonner hatten wir Abschied von der Zivilisation genommen. Unter Kanonendonner zogen wir wieder in die zivilisierte Welt ein. Denn dazu muss man die Westküste von Grönland rechnen. Man hätte glauben sollen, dass wir sehr kriegerisch gesinnte Individuen seien. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, kann ich nicht sagen, aber eine ganze Menge waren es jedenfalls. Die kleinen Menschen dort oben bei der Flaggenstange hatten ihre liebe Mühe zu putzen und zu laden, während wir uns den Häusern näherten, von denen sich die Grönländer und Grönländerinnen versammelt hatten und wo sie in langen Reihen zu beiden Seiten des Weges standen. Sie nahmen sich sehr hübsch aus in ihren malerischen Trachten, besonders die Frauen. Lächeln und Freundlichkeit strahlte uns aus allen Gesichtern entgegen. Es war, als läge heller Sonnenschein über dem Leben. Aber da kommen die Europäerinnen, die 4 dänischen Damen der Kolonie, die uns entgegengegangen waren. Wir wurden vorgestellt. Es war ganz sonderbar, zwischen all diesen mit Pelzen und Beinkleidern angetanen Schönen einmal wieder Frauenröcke zu erblicken. In der Direktorialwohnung, wo die Frau des Hauses uns in ihrem und in ihres Mannes Namen herzlich willkommen hieß, wurde ein Glas auf unsere glückliche Ankunft geleert, worauf uns der Doktor zum Mittag um 4 Uhr einlud. Es war noch lange bis dahin, aber wir konnten die Zeit gut gebrauchen, um uns zu waschen und Toilette zu machen. Zu dem Zweck wurden wir in Baumanns Zimmer geführt. Dies kleine, gemütliche Dachzimmer in der Direktorialwohnung machte einen unvergesslichen Eindruck auf mich. Eine Spieldose spielte uns die letzte Rose vor. Wie erschraken wir aber, als wir unsere eigenen, schmutzigen, wettergebräunten Gesichter in einem Spiegel erblickten. Wir sahen gerade nicht salonfähig aus nach unserer langen Enthaltsamkeit in Bezug auf Waschen und Wechseln von Kleidungsstücken. Es war ein unbeschreiblich wohltuendes Gefühl, den Kopf ganz in das Waschbecken stecken und eine gründliche Wäsche vornehmen zu können. Ganz rein wurden wir das erste Mal freilich nicht. Dann zogen wir reines Unterzeug an, das wir selber mit über das Inlandseis geschleppt hatten. Wir fühlten uns wie neugeboren und waren dazu aufgelegt, das flotte Dinner des Doktors einzunehmen. So waren wir denn in den sicheren Hafen eingelaufen. Nun handelte es sich nur darum, unseren Kameraden im Amaralekfjord so schnell wie möglich zu Hilfe zu kommen. Sie wussten ja nicht, ob wir glücklich ans Ziel gelangt oder elend zugrunde gegangen waren, um sie dem Hungertod preiszugeben. Dann galt es dem Fox, unverzüglich eine Botschaft zukommen zu lassen. Am Nachmittag versuchten wir, diese Angelegenheiten zu ordnen, freilich ohne Erfolg. Gleich nachdem wir angekommen waren, brach ein so heftiger Südsturm los, dass die Eskimos, die sehr mäßige Seeleute sind, wenn sie nicht in ihren Kajak sitzen, sich weigerten, mit einem Boot über den Amaralekfjord zu rudern, um die anderen zu holen. Der Bescheid an den Fox musste durch einen oder zwei Kajakmänner ausgeführt werden. In der Kolonie fand sich aber niemand, der dies Amt in diesem Wetter übernehmen wollte. Wir mussten bis zum folgenden Tage warten. Dann kam die Nacht und wir mussten uns zur Ruhe begeben. Sverdrup sollte oben bei Fredriksen, dem Zimmermann und Bootbauer des Ortes, schlafen, während mir Baumann sein Zimmer zur Verfügung stellte. Es war ein merkwürdiges Gefühl, in ein ordentliches Bett zu kommen, nachdem wir ein ganzes halbes Jahr hindurch diese Einrichtung hatten entbehren müssen. Ich reckte und streckte mich auf der weichen Unterlage und ein prickelndes Gefühl des Wohlseins durchzuckte alle meine Glieder, vielleicht zum Teil durch das Bewusstsein hervorgerufen, dass unser heiß ersehntes Ziel jetzt endlich erreicht war. Der Schlaf fiel jedoch nicht so gut aus, wie ich erwartet hatte. Ich lag zu weich, war zu sehr an den Schlafsack und das Eis oder den Felsboden als Unterlage gewöhnt und empfand möglicherweise doch eine leise Sehnsucht danach. Am Morgen des 4. Oktober erwachte ich aus meinem unruhigen Träumen dadurch, dass eine junge Grönländerin mir Tee und Butterbrot ans Bett brachte. Ein neuer Genuss. Nach dieser frühen Mahlzeit stand ich auf und ging hinaus, um mich ein wenig im Orte umzusehen. Am Strande herrschte Leben und Bewegung, denn eine Ladung Seehunde, die an einem Fangplatz in der Nähe erbeutet waren, wurden ans Land gebracht und zerlegt. Ich begab mich mit Baumann dorthin. Es war ein ganz neuer Anblick für mich, dies Leben hier am Strande. Eine ganze Anzahl von Grönländerinnen lag mit aufgestreiften Ärmeln vor den aufgeschlitzten Seehunden. Von einigen wurde das Blut in Eimern aufgefangen, von anderen wurden die Gedärme ausgelöst oder der Speck und das Fleisch zerschnitten. Alles wurde beachtet und benutzt. Nachdem wir uns an diesem blutigen Schauspiel satt gesehen und die Gewandtheit, die Anmut und die teilweise sehr hübschen Gesichter der Grönländerinnen zur Genüge bewundert hatten, gingen wir zu Sverdrup hinüber, um zu sehen, ob er aufgestanden sei, und ihn in dem Falle zum Frühstück beim Direktor abzuholen. Als wir ankamen, saß jedoch Sverdrup bereits mit Herrn Fredriksen an einem opulenten Frühstückstisch mit frisch gebratenen Schneehühnern, Schweinefleisch und anderen Delikatessen. Ich bedauerte, dass Sverdrup schon frühstückte, da ich gehofft hatte, wir könnten zusammen essen. Dem sei ja nichts im Wege, meinte Sverdrup. Dies sei sein erstes Frühstück. Etwas so Angenehmes könne man ja aber immer wiederholen. Er esse erst bei Fredriksen und nachher nochmals beim Direktor. Auf diese Weise bekäme er alle Mahlzeiten doppelt. 3 Tage lang ging auch alles gut. Dann aber hielt der Magen es nicht mehr aus und Sverdrup musste einen halben Tag das Bett hüten. Übrigens währte es lange, ehe wir uns so richtig satt fühlten und wieder wie gewöhnliche Menschen aßen. Am Vormittag des 4. Oktober wurden wir endlich eines Menschen habhaft, der sich zum Kajakbooten eignete und der bereit war, meinen Auftrag auszuführen. Er hieß Daniel und war aus Neuherrnhut. Er sollte sich nach dem ungefähr 20 Meilen südwärts gelegenen Wohnplatz Fiskarnes begeben und hier Kajakleute mieten, die mit der Post weiter nach Süden gingen. Ich versprach ihm, dass, wenn die Nachricht den Fox rechtzeitig erreichte, er sowie die anderen beiden Kajakmänner auf der südlichen Station eine Extrabelohnung haben sollten. In aller Eile schrieb ich nun einen Brief an Herrn Smith, den Betriebsdirektor des Kryolitbruches in Iviktut. Der Fox gehört nämlich der Kryolit-Kompanie. Außerdem schrieb ich an den Kapitän des Schiffes. In diesen zwei Briefen bat ich, dass das Schiff uns aus Gotthab abholen möge, um uns nach Hause zu bringen, falls dies irgend möglich sei. Der Grund, weshalb ich bat, uns abzuholen, statt das Schiff in Iviktut warten zu lassen, bis es uns möglich war, dort hinabzukommen, war, dass wir bei den schlechten Witterungsverhältnissen nicht berechnen konnten, wie viel Zeit wir gebrauchen würden, um die anderen vom Amaralekfjord zu holen und dann mit einem Boot die 70 Meilen bis Iviktut zurückzulegen. Ich hielt es für weit einfacher, für das Schiff selbst zu kommen. Es wurde dadurch Zeit erspart. Für den Fall, dass die Kajakpost das Schiff erreichte und dies doch abgehen sollte, ohne uns zu holen, schrieb ich in fliegender Eile einige Zeilen an Etatsrat Gamel, in welchen ich ihm von unserer glücklichen Ankunft an der Westküste in Kenntnis setzte und ihm in kurzen Zügen über den Verlauf der Expedition berichtete. Außer diesem Schreiben erhielt der Kajakmann noch einen Brief von Sverdrup an dessen Vater. Der Kajakmann versprach, sofort am Nachmittag abzureisen. Er machte freilich auch, wie man uns sagte, einen Versuch, musste aber wegen des drohenden Wetters wieder umwenden. Als das Wetter am Abend noch immer schlecht war, machte der Pfarrer den Vorschlag, vorläufig ein paar Kajakmänner mit etwas Proviant und der Nachricht hinüberzuschicken, dass wir glücklich angelangt seien. Über diesen Vorschlag war ich natürlich sehr erfreut, und während der Pfarrer zwei Kajakmänner, die Brüder Terkel und Hoseas, zwei kecke Burschen aus Saatlok, für die Fahrt warb, machte man sich in der Kolonie daran, eine Sendung der ausgesuchtesten Leckerbissen für die armen Verlassenen fertig zu machen. Der Proviant wurde in die Kajaks verstaut, nachdem ich noch einige etwas konsistentere Nahrungsmittel wie Butter, Schweinefleisch und Brot sowie last not least etwas Tabak und einige Pfeifen hinzugefügt hatte. Bei dieser Sendung befand sich eine große dänische Porzellanpfeife mit langem Rohr und ein Pfund Tabak speziell für Balto. Ich hatte es ihm bei irgendeiner Gelegenheit im Inlandseise versprochen, als er sich besonders gut gemacht hatte. Als die Kajaks reisefertig waren, gab ich mit Hilfe des Pfarrers, der als Dolmetscher fungierte, dem ältesten der Brüder, Terkel, eine genaue Beschreibung, wo die Gefährten zu finden seien. Auch zeigte ich es ihm auf der Karte, aus der er sich sehr gut vernehmen konnte. Am folgenden Morgen, den 5. Oktober, verließen die Kajakmänner Gotthab und schon am nächsten Vormittag erreichten sie ihren Bestimmungsort. Am Vormittag des 5. Oktober machte auch ein Boot den Versuch, nach dem Amaralekfjord hinzurudern, nach wenigen Stunden kehrte es jedoch schon wieder zurück. Die Grönländer sind, wie gesagt, keine Helden, wenn es sich ums Rudern handelt. Gegen Nachmittag machte das Boot einen zweiten Versuch und kehrte jetzt merkwürdigerweise nicht wieder um. Wie wir später erfuhren, waren sie nicht weiter als bis an eine südlich von Gotthab gelegene Insel gelangt, wo die Besatzung in einem Zelt viele Tage liegen blieb, ohne umzuwenden, obwohl die Entfernung so gering war, dass sie in einer Stunde hätten nach der Kolonie zurückrudern können. Dies hat seinen ganz einfachen Grund darin, dass sie in dem Falle keinen Tagelohn erhalten haben würden und dass sie sich lange nicht so schön hätten amüsieren können wie jetzt im Zelt. Deswegen blieben sie ruhig dort, bis sie ihren Proviant verzehrt hatten. Am folgenden Tage, den 6. Oktober, kam der Koloniedirektor an in Begleitung des deutschen Missionars Heinicke aus Umanak, einer Herrnhuter Missionsstation am Fjorde, etwa 9 Meilen von Gotthab entfernt. Der Koloniedirektor war in Umanak gewesen, als einer der Kajakmänner, die von der Kolonie ausgesandt waren, ihn erreichte und ihm einen Brief mit der Nachricht von unserer Ankunft überbrachte. Er und Herr Heinicke hatten sofort 2 Kajakmänner zu den 4 Leuten geschickt, die sich noch am Amaralekfjord befinden sollten. Diese Kajakmänner überbrachten den Gefährten ebenfalls Speisen von ihm sowie von Herrn und Frau Heinicke und hatten den Befehl, bei ihnen zu bleiben und ihnen auf alle Weise behilflich zu sein. Am 7. Oktober kehrten Terkel und Hoseas bereits vom Amaralekfjord zurück mit einem Brief von Dietrichson, der uns mitteilte, dass sie sich jetzt, wo sie Überfluss an Essen und Trinken hätten und Sverdrup und mich in Sicherheit wüssten, ausgezeichnet wohlfühlten. Am 9. Oktober wurde das Wetter endlich so gut, dass ein Frauenboot, das ich vom Missionar Woget geliehen hatte, mit einer im Wesentlichen aus Grönländerinnen bestehenden Besatzung nach dem Amaralekfjord abgehen konnte. An diesem Tage verließ endlich auch das andere Boot die Insel, wo es sich die ganze Zeit über aufgehalten hatte. Mehrere Tage lang hörten wir nichts von den Kameraden, die wir jetzt nachgerade erwarten konnten. Besonders die Grönländer waren sehr gespannt, die zwei Lappen zu sehen, denn solche Menschen hatten sie früher nie gesehen. Die beiden Kajakmänner, die vom Fjord zurückkamen, hatten übrigens ihre Begegnung mit den Gefährten ganz genau beschrieben. Da waren zwei von dem Volk, das lange Bärte trägt, in Klammer Norweger. Außerdem waren da aber zwei, die ungefähr so waren wie wir, und die trugen eine ganz seltsame Kleidung, etc. Sie hatten also eine klare Auffassung, dass die Lappen, trotz aller Verschiedenheit, doch einem Volk angehörten, das auf einer Kulturstufe stand, die der ihren sehr nahe kam und völlig verschieden von derjenigen der Dänen oder Norweger war. Endlich am 12. Oktober kamen sie. Die ganze Kolonie kam jetzt auf die Beine. Sowohl Europäer wie Grönländer gingen ihnen auf dem Strande entgegen. Besonders große Aufmerksamkeit erregten die Lappen. Die Grönländer nannten sie Weibspersonen, weil sie lange Gewänder trugen, die an die Röcke der europäischen Damen erinnerten, sowie Beinkleider aus Rentierfell, was in Grönland nur Sitte für die Frauen ist. Balto schien die Aufmerksamkeit, deren Gegenstand er war, sehr ruhig hinzunehmen. Er schwatzte und erzählte und stand bald auf dem besten Fuße mit der ganzen Bevölkerung. Ravna ging wie gewöhnlich seinen eigenen, ruhigen Gang. Er kam zu mir heran, verneigte sich tief, ergriff meine Hand, sagte nicht viel, strahlte aber vor Freude und Zufriedenheit über das ganze Gesicht. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im April 2025.